Mein ganzes Glück ist Liebe. Jawohl. Ich kann nun mal nicht anders, ich muss nun mal so sein. Ein Herz wie mein Herz ist nicht gern allein. Und Nächte ohne Liebe, oh nein, die sollte es gar nicht geben, oh nein. Und hält man mich auch für närrisch und toll, mein Leben für die Liebe, jawohl. Ich will nicht träumen, will nicht versäumen, ich steh mit beiden Beinen auf der Welt. Und ich verschwende mich ohne Ende, mein Wahlspruch heißt, erlaubt ist, was gefällt. Mein Leben für die Liebe, jawohl. Mein ganzes Glück ist Liebe, jawohl. Ich kann nun mal nicht anders, ich muss nun mal so sein. Ein Herz wie mein Herz ist nicht gern allein. Mein Liebe für die Liebe, jawohl. Mein ganzes Glück ist Liebe, jawohl. Ich kann nun mal nicht anders, ich muss nur mal so sein, mein Herz ist nicht gern allein. Und Nächte ohne Liebe, nein, die sollte es gar nicht geben, oh nein. Und hält man mich auf für Nerv und voll, mein Leben für die Liebe, mein Leben für die Liebe.